Kapitel 4. Eine Entdeckung. Hallo, Vinzenz. Ich bin's, Peter. Gestern habe ich meinen Onkel im Rathaus gesehen. Stell dir vor. Ich erzähle ihn von dem Tourismusprojekt. Ferienwohnung direkt am Skilift. Ich warte auf einen Kommentar, aber Vinzenz sagt nicht viel. Ich glaube, sage ich schließlich, wir müssen mal zum Gletscher. Vielleicht gibt es für die Schreie von neulich Abend eine Erklärung. Vinzenz ist nicht sehr begeistert von der Idee. Heute Nacht hat es stark geschneit. Der Schnee ist zu frisch. Da gibt es Lawinengefahr. Und nach einer Pause? Außerdem geht's mir nicht besonders gut heute. Ich bin erkältet und hab Halsschmerzen. Ich leg mich am besten ins Bett. Vinzenz nervt mich. Er, der sonst immer der Erste ist, wenn wir was unternehmen wollen, ich lege den Hörer auf. Dann gehe ich eben allein zum Gletscher. Schließlich will ich ja mal Bergführer werden. Da wird mich so ein bisschen Schnee nicht abhalten. Schnell packe ich meinen Rucksack und schon bin ich draußen. Brrr, ist das kalt. Die Temperatur muss unter Null sein. Fast 2 Stunden lang steige ich durch den frischen Schnee rauf zum Gletscher. Plötzlich kommt Nebel auf und es fängt wieder an zu schneien. Viel kann ich nicht mehr sehen, aber zum Glück kenne ich das Gebiet wie meine Westentasche. Und schon bin ich am Gletscherfuß. Vinzenz hat recht. Der frische Schnee bedeckt die Gletscherspalten. Weitergehen ist jetzt wirklich gefährlich. Besser, ich steige wieder runter ins Tal. Ah, verflixt! Eine Gletscherspalte. Zum Glück ist die Spalte nicht tief. Langsam stehe ich wieder auf. Vorsichtig bewege ich die Arme, dann die Beine. Schwein gehabt. Nichts gebrochen. Nur ein paar blaue Flecken. Aus meinem Rucksack hole ich eine Taschenlampe und leuchte in die Gletscherspalte. Komisch. Die Gletscherspalte sieht aus wie ein Tunnel. Hat hier jemand einen Tunnel gegraben? Das muss ich jetzt aber untersuchen. Schritt für Schritt steige ich runter in den Tunnel. Nach einigen Metern sehe ich plötzlich eine Tür. Eine Tür im Gletscher? Das gibt's doch gar nicht. Ich rüttle an der Tür. Sie bewegt sich nicht. Oder doch? Ich rüttle noch stärker und da geht sie auf. Dahinter ist es total dunkel. Meine Taschenlampe hilft nicht sehr. Ich bin wohl in einer Höhle. Aber was ist denn das? Da steht ja ein Tisch. Darauf ein Computer und 2 Lautsprecher. Unter dem Tisch Holzkisten und 2 große Scheinwerfer. Aha! Die Schreie kommen sicherlich von einer CD im Computer. Plötzlich höre ich ein Geräusch. Da kommt jemand. Oh Gott, ich muss mich verstecken. Schnell, hinter die Holzkisten. Mein Herz klopft bis zum Hals. Ich halte den Atem an. Schritte. Sie kommen näher. Was ist das? Nein, das kann doch nicht sein. Das schreckliche Monster. Es sitzt mit dem Rücken zu mir auf einem der beiden Lautsprecher. Ein Telefon klingelt. Das Monster wühlt in seinem Pelz und zieht ein Handy raus. Hallo? Die Stimme kenne ich doch.